Ich besuchte auch die eine oder andere Versammlung und sprach unter anderem am Reichsgründungstage Nachstehendes zu Studenten. Sie begehen heute Reichsgründungsfeier. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wohin wir geraten sind und wie das gekommen ist. Nur die Zukunft will ich streifen, denn so darf es nicht bleiben. Gemeingut ist worden, dass die Wehrhaftigkeit die Grundlage unserer Freiheit ist, dass wir Männer brauchen, die sich wehrhaft machen, Männer, wie sie das alte Heer hervorgebracht hat. Treue, unverzagte, todesmutige und starke Kämpfer, Helden in des Wortes schönster Bedeutung. Wir haben noch solche Helden. Das zeigt uns Schlageter und, wenn die Zeitungen richtig melden, die Freiheitstat in der Pfalz. Es ist kein Zufall, dass die Helden aus der völkischen Freiheitsbewegung hervorgegangen sind. Mag sie heute im ganzen Reich verboten sein und bekämpft werden, die völkische Freiheitsbewegung allein durchglüht den deutschen Menschen mit einem heiligen Feuer der Selbstlosigkeit und der heldischen Selbstaufgabe im Gemeinschaftssinn. Vor wenigen Wochen hatten wir gehofft, dass von diesem Saale aus eine neue Epoche der deutschen Geschichte ausgehen werde, die unter dem Zeichen des völkischen Gemeinschaftsgedankens stand. Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ich sage an dieser Stelle, die Absicht werde sich nur dann zur Tat durchsetzen, wenn das Volk würdig sei. Wir waren noch nicht würdig. Sorgen Sie daher, Kommilitonen, dass wir es werden. Pflegen Sie heldischen Gemeinschaftssinn und halten Sie sich wehrhaft. In dieser Wegrichtung liegt für Sie die Arbeit zum Wiederaufbau des Reiches. Und dazu ist erste Voraussetzung ein Volk fest zusammengeschmiedet durch Bande des Blutes und des Herzens, gegenseitig tief inneren sich Verstehens durch Menschen der Ehre und Treue, des redlichen Schaffens und der wehrhaften Faust. Achten Sie darauf, dass die Wehrhaftigkeit sich in den Dienst dieser Idee stellt. Denn auch die Wehrhaftigkeit ist nicht Selbstzweck, sonst wird es Landsknechtstum, sondern ein Mittel zum Zweck zur Erfüllung einer hohen sittlichen Idee. So war es bei uns und so muss es wieder werden. Deutschland wird völkisch sein, dass es unser Deutschtum erhält und die Heimat für freie deutsche Männer bedeutet, oder es wird nichts sein. Ich bin alt und grau geworden im Dienste meines Kaisers und Königs, unseres Vaterlandes und meines Volkes, und das kann ich Ihnen sagen, ich war mit ganzem heißen Herzen dabei. Mit diesem heißen Herzen stehe ich auch heute wieder hier und rufe Sie auf zur völkischen Arbeit im Dienste des heldischen Gemeinschaftsgedankens zum Wiederaufbau des Reiches. Deutschland muss völkisch sein, denn das Deutsche will und muss leben. Natürlich bereitete ich mich auch auf meine Verteidigung vor. Ich stellte das Material sehr sorgsam persönlich zusammen. Meine Rechtsberater waren Justizrat von Tschetschwitz und Rechtsanwalt Ludger Brune. Zur Begründung meines Handelns musste ich die Machenschaften Roms und seiner Hörigen in Deutschland offenlegen. Das Gericht sollte hören, alle Welt aufhorchen. Es galt, die Augen endlich vor den römischen Gefahren zu öffnen. Ich wusste genau, was ich tat. Ich hörte schon bei dem Aufsetzen meiner Verteidigungsrede das Geschrei von Römlingen. Jetzt beginnt Ludendorff den Kulturkampf und die Zustimmung aller Parteien und Vereine. Doch das war mir gleich. Das deutsche Volk musste in den Stand gesetzt werden, diesen Feind seines Lebenswillens auch in Zukunft zu sehen. Es war nur zu blind gegen ihn. Ich nahm ferner in meiner Verteidigungsrede die Darstellung auf, wie ich die völkische Bewegung, den Bund Oberland und Adolf Hitler kennen und schätzen gelernt hatte und führte endlich die unmittelbaren Tatbestände an, die das Unternehmen selbst und meinen Weg zur Feldherrenhalle betrafen. Am 26.02.1924 begann der Prozess vor dem Volksgericht in der Kriegsschule in der Blutenbergstraße in München. Die Lehrgänge waren inzwischen infolge der Ereignisse vom 8. und 9.11. nach Dresden verlegt. Das Volksgericht war eine Schöpfung der Nachkriegszeit zur Aburteilung politischer Vergehen, also kein ordentliches Gericht. Der Vorsitzende Landgerichtsrat Neidhardt leitete die Verhandlungen mit überlegener Ruhe und Sachlichkeit. Die Richter waren würdige Deutsche, zum Teil völkisch eingestellt, zum Teil aber auch völlig anderer Denkungsart. Die Staatsanwaltschaft war weiterhin sachlich. Dass es natürlich auch zu Zusammenstößen zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung kam, war ganz selbstverständlich. Der Zuschauerraum, zu dessen Besuch Karten ausgegeben wurden, war wohl stets bis auf den letzten Platz besetzt. Die Zuhörer verfolgten gespannt die Verhandlungen, die allerdings sehr häufig, namentlich wenn von der Verschwörung der Herren von K., von Lossow und von Seisser die Rede war, hinter verschlossenen Türen stattfanden. Wir Angeklagten saßen mit unseren Anwälten naturgemäß vor dem Richtertisch. An dem ersten Tage sprach Adolf Hitler in packender Rede unter angespannter Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Es folgten Dr. Weber, Oberstleutnant Kriebel und Polizeipräsident Pöhner. Am 29. Nachmittags sprach ich in lautloser Stille. Ich sprach im Anschluss an mein Konzept frei. Ich habe den Inhalt meiner Rede verschiedentlich angedeutet. Auf die Anklagen gegen Rom und seine Hinterleute, die mehrere Stunden in Anspruch nahmen, komme ich hier nicht wieder zurück. Ich streifte die allgemeine Not. Dann führte ich aus, dass ich nun auch die Pflicht gehabt hätte, auf Abhilfe zu sinnen.